Marshall. Das ist doch nicht das Wahre. Drogen konsumieren. Ich glaube echt, ich spinne. Da sagt er, ihr seid national. Und nehmt die nächste Pille. Gabagatzen, Gabagatzen, ich will euch zum Kotzen. Gabagatzen, Gabagatzen, ihr seid die letzten Fotzen. Gabagatzen, Gabagatzen, ihr seid die letzten Spinner. Gabagatzen, Gabagatzen, Verlierer und keine Gewinner. Die nächste Party kommt, dazu braucht ihr die Chemie. Ich hasse euch, ihr Pille-Junkies. Fickt euch doch ins Knie. Lasst euch die Haare wachsen. Hängt die Bomberjacke in den Schrank. Dann könnt ihr euch sicher sein. Habt ihr meinen Dank. Gabagatzen, Gabagatzen, ich will euch zum Kotzen. Gabagatzen, Gabagatzen, ihr seid die letzten Fotzen. Gabagatzen, Gabagatzen, ihr seid die letzten Spinner. Gabagatzen, Gabagatzen, Verlierer und keine Gewinner. Gabagatzen, Gabagatzen, ich will euch zum Kotzen. Gabagatzen, Gabagatzen, ihr seid die letzten Fotzen. Gabagatzen, Gabagatzen, ihr seid die letzten Spinner. Gabagatzen, Gabagatzen, Verlierer und keine Gewinner.